sich tarnt wie ein Ende, ist neuer Beginn. Ich komme zur Taufe und nicht zur Beerdigung. Halt die Tränen zurück und empfang deinen Bräutigam. Unsere Hochzeit aus Blut bringt uns selige Kinderschar, eine untote Brut. Ein Leben mehr und du entkommst dem kühlen Grab. Brauchst kein Gebet, steigst nicht ins Totenreich hinab. Spart euch den Psalm, feigt einem anderen hinterher, denn die Gnade, die ich gewähr, wiegt unendlich schwer. Ein Leben mehr. Unsere Nachkommen werden sich prächtig vermehren. Schon nach kürzester Zeit wirst du Göttin von London sein. Jede Nacht wird zum Fest und wir schlachten ein Opferlamm. Kinder, trinkt euer Blut, denn so blüht und gedeiht der Stamm unserer untoten Brut. Ein Leben mehr, das ist mein Trost für deine Qual. Geh in die Welt, zeig ihr dein dunkles Pol. Stammt in dunkles Rot, wählen ein Opfer aus und saugen es leer. Ein Leben mehr. Außerordentlich gut schmeckt das Blut der Enthaltsamkeit. Such dir ein zartes Geschöpf, das in Unschuld erstrahlt. Ein Leben mehr und du entkommst dem kühlen Grab. Brauchst kein Gebet, steigst nicht ins Totenreich hinab. Kinder der Nacht tauchen die Stadt in dunkles Rot, wählen ein Opfer aus und sorgen es.